Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Im Herzen ist warm, still schweigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt, freue dich, Christkind kommt bald. Freue dich, Christkind kommt bald.